zu Ehren der Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas hielt am 13. Mai das russische gesellschaftliche Komitee für die Begrüßung des 7. Parteitages der PDAK in Moskau eine Veranstaltung ab. Daran nahmen die Persönlichkeiten der russischen Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Zusammenarbeit mit der TVRK, der Stadtleitung Moskau der Kommunistischen Partei der Russischen Föderation, des ZK der Kommunistischen Partei der Sowjetunion, der Internationalen Vereinigung für Friedensstiftung, des Rates der Koreakriegsveteranen und des Orientalistischen Instituts der Akademie der Wissenschaften Russlands teil. Der Geschäftsträger AI der TVRK in Russland und seine Mitarbeiter in der Botschaft waren dazu eingeladen. Auf dem Meeting gratulierten der Berichterstatter und Redner dem Genossen Kim Jong-un herzlich zu seiner Wahl zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas auf ihrem 7. Parteitag und wünschten dem koreanischen Volk unter seiner weisen Führung größere Erfolge bei der Durchsetzung der auf dem Parteitag vorgelegten Aufgaben zu erzielen. Zum Schluss wurde eine Glückwunschadresse an Kim Jong-un angenommen.